Du bist ruhig und entspannt und schließt deine Augen. Du bist mit der Flamme deines Herzens zusammen auf einem einsamen Gut. Ihr sitzt an einem Tisch zusammen und esst zu Abend. Der Tisch ist schön gedeckt mit Kerzen und Blumen, edles Porzellan, feines Kristall und gutes Besteck runden das Ganze ab. Ihr genießt die Vorspeise und unterhaltet euch. Ihr seid mit der Vorspeise fertig und wie durch Zauberhand erscheint das Hauptgericht, das vortrefflich schmeckt. Nach diesem wunderbaren Gang erscheint zum krönenden Abschluss das Dessert. Ihr steht auf und nehmt euch in den Arm und tanzt langsam zu der Musik. Es macht Spaß, miteinander zu tanzen. Ihr schaut euch in die Augen. Ihr seid zufrieden und entschließt euch, einen Spaziergang zu unternehmen. Es ist eine angenehme, warme Herbstnacht und ihr braucht keine Schuhe. Es ist eine sternenklare Nacht und ein voller Mond steht groß am Himmel, wodurch die Welt in sanftes Licht getaucht ist. Ihr geht den Kiesweg entlang auf ein kleines Wäldchen zu. Ihr spürt die runden Kiesel unter euren Füßen. Diese sind noch angenehm warm vom Tage. Ihr betrachtet die Beete, die am Weg sind. In der mondhellen Nacht könnt ihr schon die bunten Blätter der Bäume erkennen. Langsam kommt ihr dem Wald näher. Der Weg, der durch das Wäldchen führt, ist breit und vom Mond hell erleuchtet. Der Weg ist mit Laub bedeckt. Es knistert unter euren Füßen und ihr könnt spüren, wie es sich weich und federnd unter euren Füßen anfühlt. Ihr geht durch den Wald, seht das Laub an den Bäumen und ihr hört Nachtvögel singen. Der Gesang begleitet euch auf eurem Weg. Es ist angenehm warm. Ihr freut euch über den Gesang der Vögel. Der Weg schlängelt sich durch den Wald. In der Ferne könnt ihr schon das Ende sehen. Gemütlich geht ihr darauf zu. Ihr verlasst den Wald und kommt auf eine saftig grüne Wiese. Das Gras unter euren Füßen fühlt sich gut an. Ihr genießt die frische Luft und die Stille. Ab und zu fliegt ein Vogel über den Himmel. Am Waldrand könnt ihr ein paar Rehe grasen sehen. In einiger Entfernung von euch springt ein Hirsch über die Wiese, um dann im Wald zu verschwinden. Zusammen seid ihr glücklich. Der Mond scheint auf euch herab. Und ihr seid rundum zufrieden. Ihr legt euch zusammen in das Gras und betrachtet den Mond und die Sterne. Es scheint, als wären diese nur für euch da. Euch ist angenehm warm und ihr erfreut euch an der Anwesenheit des anderen. Langsam steht er wieder auf. Er geht wieder weiter. In der Ferne hört ihr das sanfte Rauschen eines Flusses. Ihr geht darauf zu. Ihr seid an dem Fluss angekommen, aber es ist kein richtiger Fluss, eher ein Flüsschen oder ein etwas größerer Bach. Dieser fließt langsam in seinem natürlichen Bett durch die Landschaft. Er schlängelt sich so dahin. Gegen den Strom geht er am Fluss entlang. Das Plätschern und Rauschen des Flusses begleitet euch. An manchen Stellen ist es so flach, dass ihr ohne Probleme darin warten könnt. Das Wasser ist angenehm warm. Geht im Wasser und nehmt euch in den Arm. Eure Füße werden vom warmen Wasser umspült. Langsam löst ihr euch wieder voneinander und folgt weiter dem kleinen Fluss. Diese Nacht scheint nur für euch da zu sein. Hinter einer Biegung, die von Bäumen verdeckt ist, hört ihr ein Rauschen und Grollen. Langsam geht ihr durch die Bäume hindurch. Seht einen See, der von einem Wasserfall gespeist wird und im Mondlicht einladend glänzt. Ihr geht etwas am See entlang. Ihr beobachtet, wie sich der Mond und die Sterne im See spiegeln. Gemeinsam beschließt ihr, in den See zu gehen und zu baden. Ihr fühlt euch fast schwerelos in dem warmen Wasser. Es macht euch Freude, zusammen im See zu schwimmen. Ihr schwimmt auf dem Wasserfall zu. Hier könnt ihr ohne Probleme stehen. Der Wasserfall ist wie ein Vorhang, durch den man gehen kann. Ihr geht unter den Wasserfall und lasst euch vom Wasser umspülen. Ihr vergnügt euch in dem See. Es ist schön, zu zweit zu sein. Langsam schwimmt er wieder auf das Seeufer zu. Du steigst aus dem Wasser und du bist trocken und warm. Langsam kommst du wieder in deinen Körper zurück. Streckst deine Arme und deine Beine. Du bist wieder hellwach und öffnest die Augen.